Gedicht 20 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Liebster, mein Liebster, wenn ich es bedenke, dass in der Welt du warst vor einem Jahr und ich saß einsam hier im Schnee und sah, nicht eine Fußspur, hörte nicht einmal vor deiner Stimme dieses Schweigen brechen. Nein, Glied auf Glied, all meine Ketten zählt ich, als könnte nie vor einer Hand wie deine sie niederfallen. Ja, bedenk ich das, dann trink ich von dem Wunderkelch des Lebens. Welch Wunder war es, niemals dich zu spüren, wie du mit Werk und Wort die Zeit durchdrangst, niemals ein Vorgefühl von dir zu pflücken, mit jenen Blüten, die du wachsen sahst. Genauso stumpf merkt auch der Atheist nicht Gottes unsichtbare Gegenwart. Ende von Gedicht 20.